draußen regnet's, doch hier drin ist es warm. Heißes Wasser läuft durch, färbt sich schwarz. Ich liege tief vergraben in meinem Bett. Neben mir schläft jemand, wer hat sie zugedeckt? Ich stehe auf, der Kaffee lockt mich hinaus. Fragen auf dem Weg, wer ist diese Frau? Ich sehe Stiefel, eine Tasche lehnt an der Tür. Klamotten bedecken jeden freien Meter hier. Ich sehe ein Handy und gehe weiter. Der Duft zieht mich weg, keine Eile. Frische Luft und das Denken wird leichter. Der Kopf spielt Songs von gestern, doch nur die besten Zeilen. Irgendwie bin ich nervös. Das gehört wohl dazu, ja, das macht es wohl schön. Ich geh zurück und sie liegt noch da. Sie bewegt sich im Schlaf und ich setz mich ans Bett. Ihre Augen, sie öffnen sich, ich schau weg, hinaus aus dem Fenster. Was wäre gewesen, wär nichts gewesen, wär nichts gewesen.